Die ABL ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ist in den Anfang der 70er Jahren gegründet worden als Gegenverband zum Bauernverband und eint bäuerliche Familienbetriebe, vor allem die kleinen und mittelständischen, und versucht ein politisches Gewicht für diese Betriebe zu haben. Also der Bauernverband steht für ein Modell Wachsen oder Weichen, für Weltmarkt exportieren, für nicht ein Miteinander, sondern ein Gegeneinander. Und die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft steht für ein Miteinander. Wir freuen uns, wenn es noch Nachbarn gibt. Wir möchten nicht den Markt in Afrika kaputt machen mit unseren Lebensmitteln, die wir hier produzieren. Wir sind für regionale Kreisläufe. Wir sind nicht für ein Wachsen oder Weichen, sondern für ein qualitatives Wachsen. Wir machen uns stark für regionale Kreisläufe. Wir stecken den Finger in die Wunde und fragen die Landesregierung, wo können Bauern schlachten und nicht ihre Tiere durchs ganze Land karren müssen? Wo gibt es rechtliche Hindernisse, auf den Höfen zu schlachten, auf den Höfen zu verarbeiten und, und. Das ist unsere Aufgabe und das sieht der Verbraucher natürlich nicht. Was er sehen kann, ist, wenn die Trecker jetzt nach Berlin fahren und für eine andere Landwirtschaftspolitik eintreten und wo dann vielleicht eine Landesregierung da Punkte von aufnimmt und es schafft, wieder einen regionalen Schlachthof aufzumachen für bäuerliche Betriebe oder ein Weideschlachtkonzept mit ins Leben rufen oder eine bäuerliche Bodenbörse, wo Leute, die Land haben, im Internet schauen können, ob es in der Nähe bäuerliche Betriebe gibt, die man ansprechen kann und nicht automatisch den Großbetrieben das Land gibt. Also das sind so unsere Arbeitsfelder, wo wir versuchen, was zu verändern. Wir haben nicht nur Bauern als Mitglieder bei uns, sondern sind auch Leute dabei, die sich dringend eine andere Landwirtschaftspolitik wünschen und die entweder die Bauernstimme abonnieren, weil da einmal im Monat über die Agrarpolitik berichtet wird und dann auch über die falsch laufende Agrarpolitik. Und aber es ist schon so, in der Satzung kann nur ein Vorsitzender sein, der da natürlich auch einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, damit nicht sozusagen die Bauerninteressen irgendwann geopfert werden. Also das ist, da gucken wir schon drauf, aber wir sind offen für jeden. Und wir machen einmal im Monat einen Stammtisch, einen Bauernstammtisch im Bienenmuseum hier in Weimar, in der Gaststätte, immer jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr. Da können auch gerne Studenten dazukommen und mal wirklich ihr Bauern kennenlernen. Bei uns von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft geht es nicht nur um Bio, um Gentechnik frei. Uns geht es um die Strukturfrage und wir sind der Überzeugung, umso kleiner die Struktur, umso mehr Artenvielfalt, umso mehr Menschen haben Einfluss auf die Landgestaltung, ja? Umso größer die Struktur, umso mehr Lohnempfänger habe ich und das alte Lied heißt, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und das ist uns ganz wichtig und wir sind der Verband, der kritisch auch den Bio-Anbauverbänden sagt, wenn ihr Großbetriebe in euren Reihen habt mit 2000 Hektar, dann seid ihr irgendwann nicht mehr in der Lage zu sagen, wir wollen eine Kappungsgrenze für die Subventionen. Ja? So. Und wir von ABL sind das und wir wollen eine Kappungsgrenze. Wir wollen nicht, dass ein durchrationalisierter Betrieb mit 2000 Hektar weiter 300 Euro pro Hektar bekommt und 600.000 Euro fürs Nichtstun, dafür, dass er Kulturlandschaft abarbeitet. Und ein kleinbäuerlicher Betrieb mit 30 Hektar, der kriegt auch seine 300 Euro, ja, und kriegt sogar noch 50 Euro mehr pro die ersten 30 Hektar. Aber der kann da nicht von leben. Der muss auf eine Veredelung setzen. Der muss seine Arbeitskraft da so einsetzen, dass er noch Brot backt, dass er auf dem Wochenmarkt steht, dass er mehr Geld für seine Milch kriegt, dass er sie verarbeitet und, und. Das muss ein durchrationalisierter Betrieb nicht. Das heißt, diese Agrarpolitik, die wir haben, diese Flächenprämien, ist eigentlich, das ist der Untergang der Kulturlandschaft. Vielleicht noch ein Tipp für alle Studenten, die tatsächlich durch ihr Konsum, durch ihr Kaufverhalten was ändern wollen? Also der erste Tipp ist, dass die Studenten vielleicht doch noch mal über eine Umschulung nachdenken und in die Landwirtschaft kommen. Man kann auch Landwirtschaft studieren. Wir brauchen dringend die Elite in der Landwirtschaft, weil wenn man hier auf dieser Erde überleben will, dann muss man es schaffen, wie man aus Sonnenenergie wieder Lebensmittel produziert. Also Energie. Im Moment wird Erdöl in Lebensmittel umgewandelt und das auf Kosten der Artenvielfalt. Und wir brauchen junge Menschen, die mitdenken, ein neues System aufzubauen, wie man wieder aus Sonnenenergie Lebensmittel produziert, ohne dass die Arten aussterben, ohne dass Tiere gequält werden. Und dazu brauchen wir junge Leute. Und deswegen kann ich nur alle Studenten erstmal auffordern, darüber nachzudenken, nicht selbst Landwirtschaft zu machen. Das ist saugeil, weil man sitzt nicht den ganzen Tag am Computer, man darf mit seinem Körper arbeiten, muss nicht ins Fitnessstudio, man muss mit seinem Verstand arbeiten. Das hat man heutzutage keine Chance, Landwirtschaft zu machen, Und das Schönste ist, man darf auch mit seinem Herz arbeiten, mit dem Gefühl. Und das ist ein Beruf, den gibt es nicht überall. Wenn man das nicht möchte, weil man da vielleicht nicht die Fähigkeiten hat und sich das nicht zutraut, ist der erste Schritt, versuchen, wieder selber einen Garten zu machen, sich zusammenzuschließen mit anderen Leuten, solidarische Landwirtschaften gründen, dass man seinen eigenen Hof in Anführungsstrichen bewirtschaftet. Wenn das nicht geht, dann versuchen, ob man direkt beim Bauern irgendwo einkaufen kann, um den direkten Bezug zu haben, um ihnen in die Augen zu gucken und zu schauen, wie geht es deinen Tieren, wo kommt diese Mohrrübe überhaupt her und. Wenn das nicht geht, hier in Weimar in die Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft eintreten, die sich bemüht, regionale Produkte hier aus der Region zu bekommen. Wenn das nicht geht, Produkte zu kaufen mit Warenzeichen Bioland, die garantieren, dass sie aus Deutschland sind, aus dem ökologischen Landbau. Wenn das nicht geht, im Bio-Supermarkt einkaufen. Wenn das nicht geht, im Supermarkt einkaufen und die Bioprodukte greifen. Da muss man aber wissen, dass die meisten Bioprodukte nicht aus Deutschland kommen, sondern von Übersee und aus Osteuropa. Und wenn das nicht geht, dann ist Hopfen und Malz verloren.